Es folgt ein Mitschnitt des Erkenntnistages unter dem Titel Deutschland in den Rücken fallen. Kämpft mit uns gegen Staat, Nation und Kapital. Am 4. Oktober 2008, organisiert von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Oder Fragen? So, jetzt mache ich das noch fertig. Okay. Ja, dann möchte ich noch... Zu den Grundrechten wollte ich nur was ergänzen. Dass die Grundrechte nicht für den Schutz, für den Bürger, sondern für den Staat geschaffen sind, merkt man schon daran, dass am Schluss von jedem Kapitel bei Grundgesetz 1.20 herum immer steht, unter welchen Bedingungen dass diese Grundgesetz, diese Grundrechte eben eingeschränkt sind. Ja, also, ja, genau, also da verhält sich halt der Staat, und da steht dann immer in diesen Absätzen drin, dieses Grundrecht kann durch Gesetz eingeschränkt sonst was werden. Da merkt man dann schon, dass der Staat da irgendwie ein großes Interesse an der Betätigung der Bürger innerhalb dieser Grundrechte hat und das auch bereit ist, umfassend zu regeln, je nach seinem Bedarf dann halt. Das ist für mich so komisch genug, dass so ein banales Sachen wie Redefreiheit und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, also das ist das Selbstverständnis von der Welt. Dass das als ein Recht daherkommt, da kann man ja gestützt werden eigentlich. Ja. Dann? Also den letzten Punkt ausführen, und zwar den zur Gewaltenteilung und der produktiven Verwaltung der Widersprüche zwischen den Amtsträgern. Also mir ist noch nicht ganz klar geworden, was du damit meinst. Also es gibt ja die drei Gewalten, ne? Das also so, ne? Also das Parlament, also die sogenannte Gesetzgebung, dann gibt es die Verwaltung, Exekutive, wie das dann im Sozialkundeunterricht auch heißt, und Judikative, die Justiz. So, die wacht darüber, dass Gegensätze innerhalb der Staatsorgane, die tatsächlich erstmal eingerichtet sind. Ja, ich hatte also jetzt ein Beispiel mal gemacht, ich hatte jetzt das Hartz-IV-Beispiel gebracht, aber vielleicht nochmal ein anderes. Also gerade nochmal aus, oder ich greife das von vorhin nochmal auf, das ist aus der Strafverfolgung. Also da gibt es ja durchaus unterschiedliche Überlegungen, wie man quasi dem hiesigen Staatszweck dient innerhalb der Amtsträger. Und dass die quasi... dass da nicht das eine oder andere sich durchsetzt, beziehungsweise sich nur dann durchsetzt, wenn es funktional ist für den hiesigen Staatszweck. Dafür ist diese Gewaltenteilung da. Und klar, da kann es schon mal sein, dass ein Gericht sich dazu, also das Verfassungsgericht in dem Fall sagt, ja, also ein bestimmtes Gesetz halten wir mit den und den Normen nicht vereinbar. Viel besser wäre es ja, wenn es da ein anderes Gesetz zu gäbe oder wenn der Gesetzgeber da mal ein bisschen mehr benennt, was er da eigentlich genau will. Und ja, dadurch soll dann quasi eigentlich das, was in den einzelnen Gesetzeswerken, in dem Fall jetzt in der Verfassung steht, und damit der organisierte Staatszweck vorangetrieben werden und die Beaufsichtigung betreiben die drei Gewalten eigentlich untereinander. Welche staatliche Interesse, genau welche Kompetenzen hat. Also, ja. Also wenn es denn klar ist, wenn man eine Strafverfolgung machen will, dann hat man diese jene Kompetenzen, denen nicht. Das ist auch. Das gibt es auch. Es gibt auch Zuständigkeitsstreitigkeiten werden da auch gemacht, klar. Also der Staatsanwalt soll sich jetzt auch nicht in sagen wir mal, Bereiche irgendwie Bereichen aufhalten, in denen quasi andere zuständig sind. Das gibt es auch. Ja. Aber auch das soll schon dem Staatszweck, wie er halt in der Verfassung niedergelegt ist, also sprich Kapitalakkumulation zu organisieren, auch dienen. Also das ist dem kein Widerspruch. Also ich habe noch eine Frage. Also mit dem Lob vom Rechtsstaat geht ja auch immer ein Lob der Menschenrechte mit ein. Ob du vielleicht da ein bisschen Zeit jetzt da mal kurz was zu sagen könntest, weil das ist ja immer so ein relativ schwieriges Thema. Also ja, na, Lob des Rechtsstaats wollte ich ja eigentlich eher was in Richtung, da vergleichen die Leute immer ja mit anderen Staatsgewalten. Ja. Da wollte ich eigentlich eher jetzt auch da jetzt in den spezifischen Inhalt. Menschenrechte wollte ich da nicht rein, aber eigentlich ist da ja eigentlich schon eine Menge zu gesagt worden, was jetzt zu Eigentum und Freiheit, das kam ja heute schon. Und das sind ja eigentlich, also die Kritik daran, wenn du die jetzt von den Vorrednern teilst, dann weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwie noch so viel nach ist. Weil das kann man Leuten, die halt jetzt sagen, ja, Menschenrechte, das ist eine sehr, sehr positive Geschichte, das kann man denen ja dann eigentlich genau so sagen, was das Eigentum bedeutet, was die Freiheit bedeutet und die gleichartige Unterordnung aller unter dieses ökonomische Prinzip. Sonst mache ich das schnell noch. Naja, schnell noch. Mache ich das noch schnell noch. Also nochmal kurz zur Technik des Lobes des Rechtsstaats und was an der Lobeshymne tatsächlich dran ist. Das Lob des Rechtsstaats und dessen Fans erfolgt regelmäßig über den Vergleich mit Staatswesen, die keine Rechtsstaaten waren bzw. sind. Habe ich schon genannt, DDR, Drittes Reich oder heutzutage eigentlich jede x-beliebige Diktatur auf der Welt. Sehr beliebt ist bei solchen Vergleichen der schlichte Hinweis darauf, dass dort kein rechtsstaatliches Handeln sei. Dann möchte man fast sagen, ja, na sowas, liegt doch vielleicht daran, dass diese Staatswesen gar nicht vorhaben oder vorhatten, Rechtsstaaten zu sein. Ohnehin ist dieser Vergleich nur bei demjenigen ein Argument, der sowieso schon Rechtsstaatsfan ist. Ein Argument ist so ein Vergleich jedenfalls nicht, da lediglich die verglichenen Gegenstände auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede geprüft werden. Aus einer Sortierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden folgt wiederum selbst, aber längst keine Parteinahme für einen der beiden verglichenen Gegenstände. Das kommt ja aber noch schwer darauf an, was eben Inhalt der jeweilig untersuchten Staatswesen ist und wie man dabei wegkommt. Sollte es in beiden der verglichenen Staatswesen ungemütlich werden, folgt daraus eben keine Parteinahme für eins dieser Staatswesen. Übrigens ist auch immer eine ziemlich, ja, das ist immer schon eine merkwürdige Tour, da man einen Rechtsstaat mit einer Diktatur vergleicht, weil man ja letztlich sowieso nicht die Wahl darüber hat zu entscheiden, will ich lieber in einer Diktatur oder im Rechtsstaat leben. Das entscheiden ja regelmäßig andere Personen. Deswegen sollte man das auch lassen. Die Redeweise Diktatur ist auch eine Abstraktion von dem Inhalt des jeweiligen Staats. Da steckt doch schon wieder Parteinahme für den Reststaat drin. Und das ist doch nur eine Konfrontation mit dem Reststaatsstandpunkt. Und da wird überhaupt nicht der Inhalt des jeweiligen Staats genannt. Nun wird die Abweichung wieder festgelegt. Das ist auch ein leerer Begriff, Diktatur. Das ist überhaupt gar nicht klar, denn in Recht in dem Sinne hatten DDR und Drittes Reich und was weiß ich, was da alles gibt auf der Welt, ja irgendwie auch. Und in ihrer Justiz hat genau nach dem ihrigen Recht jeweils auch gehandelt. Ne? Was also nach meinem Beobachtung halt mir noch auffällt, ist, dass das Recht in solchen Staaten einfach mit dem eigenen Recht verglichen wird. Und weil es eben nicht das eigene Recht ist, ist es halt eine Diktatur. Den größten Unterschied kann ich eigentlich nicht erkennen. Ja. Und ja, also klar, dass diese Leute, die den Vergleich immer in Anschlag bringen, klar, die führen da letztlich keinen Vergleich in dem Sinne auch genau durch, dass sie mal wirklich sagen, das gab es da oder so, dass sie mal da Bestimmungen irgendwie abliefern, sondern es ist tatsächlich immer nur das Bekenntnis zum Rechtsstaat und das Einfordern vom Gegenüber in dem Moment. Ja, ja, klar. Es stimmt auch, wenn du sagst, dass die Staaten, die als Unrechtsstaaten bezeichnet werden, gar keine Rechtsstaaten sein wollen. Das stimmt nicht. Nicht nur die DDR hat darauf beharrt, Rechtsstaat zu sein und hatte ja auch ein Rechtssystem. Und auch Diktaturen, die haben ihr Rechtssystem. Das ist aber nicht eins wie bei uns. Wie er sagte, es ist eben nicht das eigene. Und deswegen wird es als Unrecht. Da stimme ich zu. Aber ist es tatsächlich so, dass dich diese Staatsführer tatsächlich so explizit dazu bekennen, dass sie Rechtsstaaten sind? Also das wäre mir jetzt von den hier genannten eigentlich jetzt, hat es die DDR wirklich so gemacht? Wenn ja, will ich mich da gar nicht streiten, aber tatsächlich, ja, ja. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass jetzt irgendwie Hitler oder irgendwie jeder x-beliebige Staat heute sagt, also Iran oder sowas, es wäre ein Rechtsstaat jetzt in einem nach westlichem Modell. Die sagen ja wirklich dann schon eher sowas wie, meinetwegen der Iran dient irgendwie der Scharia oder sowas irgendwie. Ja, nicht nach westlichem Modell. Okay. Aber sie machen da drauf, dass auch bei ihnen das nicht nach der Willkür. Okay. Okay, gut, das. Okay. Da gibt es halt schon bestimmte Gesetze, die bei einer Menge von ausgibt, halt das Todesurteil verlangen. Und dann wird halt geprüft, hat der Mensch dann mit diesem Rauschgift gehandelt, wird ja, dann wird er gehängt. Und man mag jetzt dazu stehen, wie man will, aber jedenfalls, die nehmen die gerade nicht willkürlich irgendjemand fest und hängen ihn auf, sondern vergleichen die mit ihrem Recht. Gerade bei Schurkenstaaten, da wird ja schon auf den, da wird geguckt, okay, das sind Staaten, die haben halt dann abweichende Ziele. Und da wird gar nicht gesagt, das sind UN-Staaten meines Wissens. Da wird, genau da wird gerade festgestellt, die haben abweichende Ziele und deswegen erklären wir sie als Feinde. Man erklärt andere Staaten zu Feinden, weil sie ein Staatsprogramm haben, das den eigenen Staat oder den Staat, den wir jetzt als das Subjekt der Tat auffassen, im Wege sind. Aber es gehört sich nicht, dass ein Staat sagt, der ist ein Schurke, weil er ist mir im Weg. Das heißt immer, der ist ein Schurke, weil der zerstört die internationale Ordnung und der vergeht sich gegen was. Und am schönsten ist es, der vergeht sich gegen was, worauf sein Volk ein Recht hat. Dann ist der äußere Feind in Wahrheit der Befreier des Volkes. Und da kann das Argument, es ist ein Unrechtsstaat hin. Die vergehen sich gegen ihr Volk. Die herrschen, anstatt dem Volk durchs Recht zu dienen. Das ist nämlich die andere Fassung von Rechtsstaat. Da verpflichtet sich der Staat auf das Reglement. Nur im Rahmen der Gesetze dürfen die Machtträger handeln. Und darin ist der Staat, sieht er sich und will er sein. Dienend, nur dienend, nicht Herrschaft ausüben einfach so, womöglich zum Nutzen der Herrscher, sondern Herrschaft ausüben zum Dienst an der Ordnung, die der Staat der Gesellschaft auferlegt. Und nur im Rahmen des Dienstes, das ist diese Festlegung der Amtsträger auf ihre Kompetenzen. Und die Festlegung auf die Kompetenzen braucht die Überwachung durch ja, Gerichtsbarkeit, die checkt, ob die Typen auch im Rahmen dessen, was ihnen erlaubt ist, handeln. Und deshalb, es ist schon okay, wenn man dazu sagt, naja, und wenn sie das Bedürfnis kriegen, dass sie neue Kompetenzen brauchen, dann machen sie ein neues Gesetz. Stimmt schon. Nur, das neue Gesetz braucht dann die Mehrheit des Parlaments, da muss sich also dann die Mehrheit der Volksvertreter davon überzeugt haben, dass es das braucht für den Fortschritt der Nation. Und in dem Sinn ist es dann wieder das ja in eine Methode gegossene Reduzieren der Gewalt, der Gewaltausübung, der Herrschaftsausübung aufs Funktionale. Das ist jedenfalls die Idee, die da betätigt wird. Nochmal die Frage, scheint ja so, als wenn ihr den Rechtsstaat im Gegensatz zu einem feudalen System oder ähnlichem nicht sonderlich als Fortschritt ansieht. Dann wollte ich mal also Fragen dazu. Weil es ja scheinbar nicht als Fortschritt ansieht, wie ist es denn dazu gekommen? Oder warum braucht unser Kapitalismus in Deutschland oder in der EU einen Rechtsstaat, um ihn zu regulieren? Oder warum ist das eurer Meinung nach so? Warum leben wir nicht in einem feudalen oder autokratischen System, der den Kapitalismus reguliert? Bei der ersten Frage erstmal zurück. Worin denn fortgeschritten ist? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil du sagst, es ist ein Fortschritt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt, was weiß ich, 30 Jahre zurück wären und in Ostberlin wären, dass wir so einen Kongress nicht machen können. Oder dass wir jedenfalls nicht so frei in gewisser Weise über Dinge reden können. Bisher wurden wir ja noch nicht zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, ob da jemand draußen steht, aber ich glaube nicht. Ja. Naja, das war nicht schlecht. Bisher wurden wir nicht zusammengeknüppelt. Ist das schon sehr verräterisch? Damit weißt du und unterstellst du der Staatsgewalt, dass sie genau das auch könnte. Insofern hebst du gerade selbst den Unterschied zu denen, die du als schlechtes Beispiel aufgeführt hast in der DDR, die das dann vielleicht tatsächlich gemacht haben, haben sie auch nicht bei jedem Kongress gemacht. Wenn er ihnen genehm war, war es ja gut. Und wenn er eben wie hier jetzt, wenn das so ein paar Hansel sind, die noch keine große Bewegung oder überhaupt etwas bewirken können, dann beobachtet er das natürlich. Aber Knüppeln ist eben noch gar nicht gleich angesagt. Aber du unterstellst es schon, du weißt sogar, wenn das eine nennenswerte Bewegung würde, die den Staat in Frage stellt, dann knüppeln sie. Das ist jetzt der Vorteil, der Fortschritt. Dass es erstmal einen Grund dazu gebraucht hätte, unter dem man jemanden anklagen würde. Ja, das haben sie beim Knüppel nicht. Ja, und wenn sie einen Grund haben, ist dann der Knüppel irgendwie sanfter. Ja, also, wenn sie einen Grund haben, dann halt anzuklagen. Oder ob sie es grundlos machen. Das endet doch nichts an der Tatsache, dass du in beiden Fällen irgendwie recht unangenehme Blessuren davon hast. Und selbst in beiden Fällen, der einfache Grund, den die da vorwenden, ist halt ein Verdacht, dass du dich gegen die Staatsreform aufgelegt hast. Und dieser Verdacht ist halt ein Grundlegender. Und da reagieren die halt entweder, wenn die Bewegung wirklich groß genug ist, dass man da irgendwie ein bisschen Angst haben kann, ja, dann knüppeln die dich halt zusammen. Und wenn du halt wirklich hier so wie wir 300 Leute bist und keine großen Machtmittel in Form von Kapital oder sonst sowas da auf der Basis hast, also irgendwie sowjetische Schützenpanzer irgendwie. Dann ist es halt so, dass es da nicht wirklich eine Bedrohung darstellt. Ich wollte nochmal kurz was zu dem Fortschritt sagen. Also ein Fortschritt für den Staat ist das auf jeden Fall gewesen, der Übergang von der feudalen Gesellschaft hin zu einer kapitalistischen Gesellschaft. Und zwar nicht für die gleichen Personen, sondern für die Funktion, dass der Staat, dadurch, dass er jetzt seine Bürger in Demokratie und Marktwirtschaft darauf verpflichtet, dass wenn sie ihr eigenes Interesse betätigen, also sprich ihre eigene Reproduktion machen, arbeiten gehen und so weiter, dass sie damit automatisch das Wohl des Staates fördern. Der Staat muss nicht mehr mit einer riesigen Armee dahinter stehen und die Leute auf die Felder zwingen und dann den Zehen erpressen, sondern der kann einfach als Verwalter auftreten und der kriegt 16%, das ist mehr als der 10. Also. 19%. 19%. Ja, und da merkst du doch, also ich weiß nicht, es gibt halt wirklich auch in der Linie auch dieses verbreitete, ja, das war schon mal ein Fortschritt und da ist ein emanzipatorischer Ansatz. Ja, für den Staat ist das auf jeden Fall ein emanzipatorischer Ansatz zu nehmen. Aber ob man sich selber jetzt besser im Feudalismus oder Demokratie findet, das ist doch eine absolute schlechte Fragestellung. Wenn du beides kritisierst und beides scheiße findest, dann wirst du dich halt jetzt nicht aussuchen. Und sowieso nicht werden kannst. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja auch schon festgelegt, du kannst dir jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt gern König. Nee, aber bleiben wir doch mal direkt bei der Redefreiheit. Bleiben wir doch mal direkt dabei. Also, das ist ja nicht. Ich wollte auch noch was sagen, also bevor die das Zielspiel weitergeht. Also es ist schon, dass ein relevanter Unterschied ist, ob man potenziell den Knüppel spüren könnte oder ob man ihn ganz gewiss spüren will. den Unterschied kann man im Zweifelsfall nach der Polizeiaktion am eigenen Leib feststellen. Das ist keine virtuelle Diskussion, das ist eine ganz praktische. Und die Frage ist tatsächlich nicht, ob der Staat finanzielle Gewalt anwenden könnte, sondern die interessante Frage ist, warum tut er es in diesem Fall nicht? Warum tut er es in diesem Fall nicht? Oder besser gesagt, warum hätte er es wahrscheinlich vor 30 Jahren getan? Das ist die Frage. Und da muss man sich eben die Frage stellen, inwieweit ein Staat ein gewisses Selbstverständnis hat, das ein gewisses Maß an Opposition, an Widerspruch duldet, das eventuell sogar als korrektives Moment integrieren kann, diese Kritik. Ja? Also das kann ja durchaus auch eine gewisse Feedback-Funktion haben für Herrschaftsmechanismen. Und auch die Frage, wie eine gesellschaftliche Ordnung aufrechterhalten wird und ob man sich da so sehr auf den Staat verschleifen muss und sagen muss, sobald der Staat aufhört, Gewalt auszuüben, fallen alle übereinander her oder nicht, das glaube ich nämlich nicht. Das hat nämlich sehr viel das damit zu tun, wie wir uns als Subjekte dieser Gesellschaft konstituieren, dass wir sehr viel von dem, was diese gesellschaftlichen Regeln ausmachen, ganz stark verinnerlicht haben, dass es dieses äußeren Zwanges gar nicht mehr bedarf. Dass wir ganz viel selbst reproduzieren, dass wir von alleine bei Rot an der Ampel stehen, weil wir, dass ein Verkehrspolizist daneben steht. Also, dass wir bestimmte Dinge, die staatliche Ordnung ausmachen, als Ausbruch verinnerlichter Normen ansehen. Und ich glaube, das ist die Frage. Und ich glaube, darauf reagiert ein Staat auch. Und ich sehe es eben weniger als konkrete Verschärfung eines Überwachungsregimes oder eines Herrschaftsregimes, sondern eher ein Abbau. Der Neoliberalismus, dieser Rückbau von Staat, der lebt doch geradezu davon, dass eben die Reglementierung durch staatliche Agenten an jeder Stelle eben nicht mehr notwendig ist. Nicht in diesem Maße notwendig ist, sondern dass wir als Subjekte diesem Staat, als Bürger funktionieren, auch ganz ohne, dass wir unmittelbar diesen staatlichen Zwang zu spüren bekommen. Deswegen können wir auch diese Veranstaltung stattfinden lassen, weil eigentlich relativ klar ist, ja, für den Staat meinetwegen, dass wir jetzt hier nicht sofort loswerden, ein Waffengeschäft plündern, in Anführung die Revolution zu machen und sich uns alle anschließen werden. Daraus resultiert ja quasi auch diese Freiheit, das hier stattfinden zu lassen, weil es eben die Relevanz, die den Staat gefährden würde, nicht hat. Und deswegen kann man uns auch dieses Recht zugestehen, hier zu sagen, was wir wollen. Ich muss sagen, wie du angefangen hast, ja, wo du gesagt hast, es ist doch tatsächlich ein Unterschied, ob man jetzt an der Rede behindert wird oder ob man zusammenfinden will, also ob man reden darf oder zusammenfinden will. Ich finde es immer ein bisschen eigentümlich, wenn man jedes Lob der Demokratie, man daraus als erstes begründet, dass man sagt, es könnte auch schlimmer kommen. Fällt mir als erstes auf. Als zweites muss ich sagen, wenn man sagt, heute dürfen wir doch reden, was wir wollen. Ja? Die Forderung, wir werden sich den Gedanken freuen, ist uns doch erfüllt worden. Muss man doch mal als erstes dazu sagen, meine Selbstverständlichkeit, man denkt doch sowieso, was man will. Da sitzt doch keiner drin im Hirn. Also das ist ein Staat, der geht und sagt, ich gestehe euch das zu, was ihr sowieso von alleine tut. Und ich möchte mal festhalten, das ist als erstes Mal ein ziemlich großer Hammer. Und ich meine, soll man nicht hingehen und dann sagen, wir leben doch heute in wunderbaren Zeiten. Der Staat sagt, es herrscht Meinungsfreiheit. Zweitens, drittens, was man auch nicht zur Meinungsfreiheit sagen kann, ist, wenn du am Schluss sitzt, heißt ja immer Meinungsfreiheit in den Äußerungen, die du machst, sagst du, die stehen gleichberechtigt neben allen anderen in dieser Gesellschaft, die auch den Weg führen. Heißt, man hat auch gleich die Auflage des Toleranzgebots. Auch das ist wieder eine Frage, wo man dann sagen soll, ist das eigentlich was, was wir feiern sollen, was wir feiern wollen? Ist man das, was man sowieso tut, wo man dann noch dazu verpflichtet wird, und zu sagen, da darf aber nichts Praktisches daraus folgen? Du musst alles andere, jedes dir entgegenstehende Interesse genauso billigen, ob das nicht in die Leistung ist. Also nochmal zu dem Vergleich, den du hier tätig hast, also eben vor 30 Jahren. Da wurde ja gerade eigentlich bis da total in die Falle reingelaufen, die gerade erklärt wurde. Und, also die vom Referenten vorgetragen wurde. Gesagt, das ist ja. Also. Wenn du sagst, heutzutage ist es ja immerhin so gut, dass man hier eine Veranstaltung machen kann und nicht sofort zusammengeknüppelt wird. Das kann man auch mal ganz anders sehen. Ja, heutzutage sind wir so schwach, dass es sogar egal ist, wenn wir eine Veranstaltung machen. Also das Ganze ja. Also das ist doch erstmal an und für sich Ja, es mag ein praktischer Punkt sein, ob man jetzt bei der Veranstaltung unbedingt mit dem Knüppel schmust oder halt nicht. Das ist aber doch überhaupt nicht, erstens überhaupt nicht in deiner Hand, weil du kannst nicht mit dem Staat kalkulieren. Wenn es so ist, dass der Staat ein Interesse daran hat, Staatsfeinde oder Feinde der Staatsräson halt zu bekämpfen, dann hast du es auch nicht in der Hand, ob er das macht, wenn du es mit 3 Leuten irgendwie Flugblätter verteilst oder wenn du mit 200 Leuten irgendwo einen Kongress abhältst. Das hast du einfach nicht in der Hand. Und das dann sozusagen als Lob, das ist ja immerhin das geringere Übel im Gegensatz zu einem Staat, wo man direkt zusammengeknüppelt wird. Das ist eine ganz falsche Herangehensweise. Weil erstens, wie bereits gesagt, kannst du es dir nicht aussuchen. Der Staat, in dem du geboren wirst, naja, der macht es halt so, wie es ist. Der braucht seine Zustimmung nicht. Der emanzipiert sich von deiner Zustimmung. Der fragt ja auch nicht vorher nach, entschuldigen Sie, dürfen wir bitte Ihre Veranstaltung zusammenknüpfen? Sondern der tut es halt einfach. Und zweitens, auf einer ganz theoretischen Sache. Wenn du sagst, das eine ist nicht so schlimm wie das andere, wirst du dadurch zum Parteigänger dessen, was du für weniger übel handelst. Das merkt man bei den Antifas, wenn die dann halt Demokratie gegen die Faschisten verteidigen und nicht mitkriegen, dass halt beides beschissen ist. So, wenn du jetzt sagst, naja, immerhin, ein Rechtsstaat ist besser als einer, wo mir der Zar meine ganzen Freunde und meine Liebschaften klaut. Ja, wofür soll denn das Argument taugen? Das ist mein egoistisches Moment. Wenn ich jetzt wirklich, also ganz, das ist letztendlich, was mein Denken auch beeinflusst, ist meine Praxis, meine Lebensumwelt. Ja. Und das macht einen relevanten Unterschied aus. Ob ich die Wahl habe, vor 30 Jahren, wenn man ehrlich, wenn ich mir irgendwelche Oppositionellen getroffen habe, waren die genauso bedeutungs- und wirkungslos zu dieser Zeit. Ja. Das ist ja nicht so, dass irgendwelche Umstürze dadurch entstehen, dass sich Leute in einem Raum treffen und irgendwas Schlaues sagen, sondern das bedarf gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, das zulassen. Der Unterschied besteht in der gleichen Uhr, dass ich heute hier sitzen kann, irgendwas erzählen kann und mich vielleicht ärgert, dass es bedeutungslos ist, dass das keiner hören will, dass das zum Beispiel Leute hören, die es eh schon wissen oder nicht wissen wollen oder was auch immer. Dass ich sozusagen mit der eigenen Bedeutungslosigkeit davon aushandeln muss, sondern es hat was damit zu tun, die Konsequenzen dafür. Wenn du das irgendwie in einem Staat machst, der natürlich nicht mal dieses kleine Minimum mehr an Freiheit in Anführungsstrichen, das Recht, dass ich das sagen darf, dass mir das zugestanden wird, weil es bedeutungslos ist, weil ich nicht mal das zugestanden bekomme, dann ist das der Unterschied. Ob ich dafür in einer Diktatur in Anführungsstrichen erschossen werde, weil ich irgendwo, weiß ich nicht, ein Flugblatt gedrückt habe, in eine Lage gesteckt werde, oder ob ich es nicht werde. Das ist ein ganz essentieller Unterschied. Ja, das ist einfach eine Demokratie. Sagt, wenn ich, dass es keinen Unterschied macht, ob ich in eine Lage dafür komme oder ob ich einfach nur bedeutungslos bin. Das ist einfach zynisch, wenn man behauptet, dass das ein relevanter Unterschied ist. Das hat die Demokratie hier gar nicht nötig. Das ist doch ein relevanter Unterschied. Merkst du nicht, wie du es auch? Nimm doch etwas, auf das du überhaupt keinen Einfluss hast. Ein Lob für diese Jahre, du warst fest. Das machst du aber. Ja, was ist denn dein Argument? Du kannst es dir nicht aussuchen. Das ist das Argument, was hier vorgeführt wird. Das Argument, was vorgeführt wird, ist, wenn man es für den Ebenen Könnt ihr mal bitte aufhören, durcheinander zu brüllen? Also, das einerseits und. Ich mach doch mal an der Redefreiheit, die heißt doch Pilot. Ich möchte mal einen. Wurde auch am Anfang der Veranstaltung gesagt, hier der Staat miteinander ermöglicht den Leuten, sich frei zueinander zu fahren. Die Grenze ist die jeweilige andere. Eine Abstraktion der ökonomischen Mittel und der Interessensgegensätze, die es gibt. So, und dann gebietet der Staat Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Was ist denn das? Die Grenze ist der andere und der ökonomische Eigentum. Dann heißt es, aus Interessensgegensätzen soll ich bloße Meinungsunterschiede machen. Ja? Ich soll das andere Interesse, was schädlich ist, gelten lassen und das als einen bloßen Unterschied zu meinem Interesse nehmen und stehen lassen. Ich soll das andere Interesse nicht angreifen. Ja? Also das ist auch schon mal in der Meinungsfreiheit gegeben. Alles sind bloße Unterschiede bloße Meinungen und der Angriff auf das mir gegenüberstehende feindliche Interesse ist untersagt. Es gibt ein Toleranzgebot, das andere ist genauso gut geschützt wie mein Interesse und fertig raus. Das ist doch eine perfide Perspektive. So, nee, jetzt wird erstmal die Redeliste weiter befolgt, ne? Danach ist nämlich die Frage. Also ich finde, weil es damals waren irgendwie, gab es revolutionäre Bewegungen und dadurch haben die sozialen Zuständigkeiten gemacht und dadurch aber trotzdem dann praktisch das Klassensystem heftig, auch Produktionsbedingungen, es geht ja nur um günstige Produktionsbedingungen. Ja. Ja, ich finde, das ist hier wieder so eine Sichtweise von Privilegierten. Also wenn ich zum Beispiel DDR kritisiere, dann spreche ich keinesfalls einen Lob auf den Rechtsstaat aus. Und also ich kann bloß mal einige Beispiele, wie ich unterschreiben würde, was DDR und jetzt, also diese Veranstaltung zum Beispiel, wäre außerhalb von Kirchborn gar nicht nötig gewesen. Und ich kann nur einige Gesetze, irgendwie staatsfeindliche Hetze oder öffentliche Herabwürdigung, Grenzübertritt, ungesetzliche Verbindungsaufnahme und solche Gesetze, wo Leute jahrelang in den Knast gegangen sind, als zum Beispiel einer, dass er irgendwie das Buch von Orwell 1984 an Freunde weitergegeben hat, dafür hat er ein paar Jahre Knast gekriegt und so. Die Höhe der Urteile, die Art der Gerichtsverfahren, welche Rechte Verteidiger hatten und so weiter. Und bei Behörden zum Beispiel, die Ausreiseanträge, Abwägungen ergeben hat, die haben gar keine Papiere irgendwie den Leuten gegeben und so weiter. Also wenn ich, also es ist einerseits DDR und ich habe jetzt gerade Planet der Slums Dinge durchgelesen, wenn man das sich betrachtet, also die werden sehen können für diese Rechte, wie wir die Leute hätten, also sogar die Hartz-IV-Bezieher und so weiter, darauf komme ich noch, und auch einen deutschen Pass hätten. Ne? Also immer ein Vergleich, man kann trotzdem sagen, irgendwie, dass Leute hier noch ziemlich privilegiert sind. Also ich sehe Probleme aus der Sicht von sozial Entrechteten, die natürlich keinen, also nicht die Freiheit haben, aber gleichzeitig auch als Hartz-IV-Bezieher dann doch noch vor Sozialgericht ziehen können und sich soziale Rechte noch durchsetzen können. Also die Möglichkeit haben sie noch. Wo ich ein großes Problem sehe, ist beim Überwachungsstaat, also Ausbau des Überwachungsstaats, da habe ich wirklich als ehemaliger DDR-Bürger ziemliche Ängste, dass das wieder in die Richtung geht. Da sehe ich eine große Gefahr und also wo ich den großen Unterschied sehe, ist halt in Eigentumsverhältnissen. Das drückt sich ja auch im Rahmen der Gentrifizierung aus, also ich bin auch selber davon betroffen, Verdrängung von Mietern aus hippen Bezirken und so weiter, wo die Vermieter die Mieten erhöhen und quasi das Jobcenter halt nicht mehr zahlen und halt mit Zwangsumzug dann ansteht und so weiter. Und da stellt sich ganz klar, dass es halt kein Rechtsstaat ist, also gerade auch die sozialen Rechte so ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt Millionär in diesem Land bin und sage, okay, das ist ein Rechtsstaat, setzt ja meine Rechte durch und so, oder ob ich jetzt ein Hartz-IV-Empfänger bin und aus einer ganz anderen Perspektive diesen Rechtsstaat betrachte. Okay, dann. Ja, ich wollte nochmal kurz anmerken, dass man das Thema des Fortschritts nicht zwangsläufig zur Diskussion bringt, dass man es nicht zwangsläufig an den Staat hängen sollte, weil ich die Diskussion vorhin ein bisschen verheddert habe, dass der Fortschritt auch außerhalb der Institutionen auch irgendwo stattfindet, einfach allein durch die Tatsache, dass die Menschen angefangen haben, Informationen aufzuschreiben und sich darüber auszutauschen. Und diese Informationen nimmt nach und zu die Aufklärung, einfach der durchschnittliche Wissensstand von den Leuten nimmt, zumindest ist das mein Eindruck, nimmt so nach und nach zu. Und das kann man als eine Art Fortschritt sehen, ohne dass man jetzt zwangsläufig das in einer staatlichen Institution umgesetzt sieht, obwohl natürlich die staatlichen Institutionen davon auch nicht vollkommen unbenommen sind. Und irgendwo auch der Wissensstand sozusagen der Menschheit sich auch irgendwo reflektiert. Da ist nur, dass der Staat effizienter wird dadurch. Und der im Wesentlichen zwar nicht ändert, aber trotzdem gibt es, man kann einfach einen gewissen Fortschritt nicht leugnen, auch wenn er jetzt nicht zwangsläufig im staatlichen oder nicht nur. Jetzt Jetzt bist du wieder auf der Liste. Ja, also ich wollte mal eine grundlegende Sache zu dem Vergleich sagen, weil das ist ja hier die ganze Zeit vorgekommen. Also das Lustige an dem Vergleich ist ja, dass man mit einem Vergleich alles rechtfertigen kann. Also beispielsweise, naja, es ist besser, wenn man in der Großstadt noch irgendwie Müll wühlen kann und sich da was zu essen sucht, anstelle, dass man in der Sahara alleine verhungern muss. Da merkt man einfach an der Willkürlichkeit des Vergleichsobjekts, sowas wie, naja, immerhin, ein Slumbewohner kennt wenigstens schon Feuer und eine Weltplatte über dem Kopf, denn Neandertaler kannte das nicht. Oder ganz abgedeckt, ich bin froh, dass ich kein Reh bin. Ich bin wieder über meine Rolle bewusst. Der Vergleich, der ist doch absolut beliebig. Du kannst doch nicht zwei Sachen, die von ihrer Spezialität ganz verschieden sind, beispielsweise jetzt das Feudalsystem oder die Demokratie, da kannst du dich doch jetzt nicht hinstellen, wenn erstens es sowieso nicht so wahr steht, das war jetzt das erste Argument, das werde ich jetzt nicht länger ausführen, und dich dann dahin loben, weil dadurch, dass es momentan überhaupt nicht ansteht, weil nicht die Machtposition so ist, dass man aktiv was bewirken kann, indem man beispielsweise jetzt kämpfen würde und sagt, ja, bevor ich jetzt nochmal einen Kaiser rankomme, dann opfere ich mich lieber für die Demokratie oder sowas. Ne? Das steht nicht an. Deswegen ist so ein Vergleich einfach ab, ist einfach unsinnig. Das ist ein Fantasiegebilde. Aber ich kann auch Grafikkarten vergleichen. Warum kann ich nicht, also das hat nichts mit Sahara und... Nein, aber also wenn du die Gewalt hast, den Rechtsstaat zu dem zu zwingen, dass du vernünftig leben kannst, oder so wie du dir ein vernünftiges Leben vorstellst. Ja, dann machst du halt Kommunismus, dann bleibst du nicht mehr bei dem scheiß Rechtsstaat und schaffst den halt ab. Ja, das war doch nicht, dass ich mich will, aber... Nein! Und wenn ich jetzt... Also, das heißt, wenn da hinten Stimmen laut wurden, dass man gesagt hat, ja, was ist denn die Grundlage? Ja, die Grundlage ist erstmal, es gibt kein System, was effizienter ist als die westliche Demokratie mit der Marktwirtschaft. Und das ist auch der Hauptfeind, der momentan ansteht, weil wir können uns nicht gegen den Feudalismus irgendwie ausrüsten, der nicht da ist. Ihr müsst doch, die Überwindung dieser Gesellschaft ist doch wohl das Ziel, weshalb wir hier sind, oder beziehungsweise irgendwie Kritik auszutauschen darüber. Und da kann man sich doch jetzt theoretisch aufgrund eines Vergleiches für das Lob aussprechen, ja, aber immerhin, die Demokratie ist aber besser als den Panzerkommunismus. Ja, also, da müsst ihr euch doch schon mal entscheiden, entweder wollt ihr jetzt die Demokratie abschaffen oder ihr wollt sagen, ja, immerhin ist die Demokratie kein Adelshaus. Aber ich glaube, ich verstehe das ja eigentlich falsch, oder? Also ich habe das nicht so aufgefasst, dass er jetzt hier die Demokratie, wie wir sie jetzt hier in so einem jungen kapitalistischen Staat haben, total hochhält. Aber man kann objektiv nicht abschreiben, dass irgendwie auch ein qualitative Level, wenn man politische Arbeit macht, ist natürlich einfacher ist in so einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, als wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so eine offene faschistische Diktatur herrschen würde. Aber das erzähl doch mal der KPD 1956. Also die wird dir einen Vogel zeigen irgendwie, wenn du sowas sagst. Weil die sind da auch verfolgt worden, wie nichts vom demokratischen Deutschland. Also die Schwerpunkte umgebracht worden. Das ist einfach ein qualitativer Unterschied, und den einfach am Tag des KPD-Verbots wurden tausende kommunistische Funktionäre verhaftet. Das stimmt überhaupt nicht. Aber doch nicht erschossen. Ja, jetzt wird es noch schlimmer. Was wir diskutiert haben. Besser gefoltert als erschossen. Es ist eine Methodendiskussion. Was soll das denn jetzt? Erstmal wurde festgestellt, was ist Demokratie? Oder, und wie macht sie ihre Herrschaft perfekt? Und jetzt streitet ihr plötzlich darum, was ist das Bessere an der Demokratie im Verhältnis zu anderen Staaten, die es anders machen. Da gibt es auch jetzt noch welche auf der Welt, wo es anders ist. Ja, natürlich. Was soll denn das Lob von diesem, indem man es einfach mit einem billigen Vergleich mit anderen sich irgendwo besser vorstellt? Der lebt ja gar nicht woanders. Überlegen wir, was hier zu tun ist und was hier die Mittel sind. Und übrigens, wenn der Demokrat hört, nicht, dass ihr das hier hochhaltet, dass ihr mal sagen dürft, dann ist der demokratische Politiker ist dann hochzufrieden mit euch, weil nämlich genau ihr nicht guckt, was ist eigentlich der Inhalt von dem, was hier passiert, was passiert mit den Leuten, wie gehen sie mit sich um, wie müssen sie sich in die Verhältnisse einfügen und wie tun sie das mit Zustimmung, das wurde ja schon gesagt. die perfekteste Herrschaftsform, die es bisher gab, mit Zustimmung der Leute, gar nicht hintergeben, dann wird man nur Hürde stellen müssen, klar zu machen. Und wenn dann das Lob kommt, ich darf hier meine Meinung haben, ja, solange sie unmaßgeblich ist, selbstverständlich, soll sogar jeder haben. Das ist sogar ein Wesen der Demokratie, dass ich dass ich immer eine Meinung zu allem habe, was mir passiert. Am besten meines, immer enttäuscht zu sein von dem, was die Politik macht oder was andere als Aufgaben. Also immer wenn mir was mein Schaden also bemerkbar wird, dann sage ich, ja, da gab es irgendjemand, der hat einen Fehler gemacht. Der hat eigentlich seine eigentlichen Aufgaben nicht genügt. Ein Arbeitgeber hat keinen Arbeitsplatz geschafft, wo die Politik sagt, das ist doch immer deren Aufgabe. Die Politik hat was falsch gemacht, die hat sich dafür gesorgt, weiß ich. Meistens kommt es dann darauf, dass die Löhne geringer sind, damit eben Arbeitsplätze zustande kommen. Über das alles redet man nicht mehr, man redet darüber, dass man darüber reden darf. Ja, ich weiß, also ich... Das ist doch irgendwie anders. Ja, ich habe das falsch verstanden. Also ich habe keine Illusion in diesem bürgerlichen Staat und ich würde den auch gar nicht als Rechtsstaat bezeichnen, weil das irgendwie auch Quatsch ist. Man ist irgendwie in der Diktatur. Aber um jetzt nochmal zu sagen, um aber das Einzige, was ich da jetzt rausgemacht habe, was ich jetzt irgendwie so, wenn schon irgendwie gesagt wurde, nicht ganz unnötig finde, ist, dass es einen qualitativen Unterschied irgendwie gibt, der sich dann auch auf die politische Arbeit möglicherweise auswirkt. So, dass man, keine Ahnung, was spricht denn dagegen, wenn man diesen bürgerlich-demokratischen Rahmen irgendwie ausnutzt, irgendwie so weit es möglich ist und ihn aber gleichzeitig bekämpft? Das finde ich irgendwie kein Widerspruch. Ja, dann mach ich doch, das ist doch gut, dann brauchst du nicht darüber reden. Ja, aber ich glaube, das meinte ich auch genauso wie Sie, dass es eben einen Unterschied für uns ausmacht, Kommunistinnen und Kommunisten zu sein, als wenn wir das vor mehreren Jahren gewesen wären. Ja, und das wirst du wohl das gut sein, dass du das feststellst. Ändert das an dem, was du morgen im Neunten erzählst oder nicht? Im Gegenteil, du kommst noch eher drauf, wenn du da ein Widerspruch ist, dass du das noch wieder hochhältst, dass du das den anderen auch erzählst, dass hier ja in der Demokratie immer noch recht gut dasteht. Ja, das mache ich doch gar nicht. Ich habe doch nicht die ganze Zeit... Ja doch, das hast du jetzt aber hier als Argument vorgebracht. Ich habe doch eben gerade nicht irgendwie überschwänglich irgendwas gelobt. Na, überschwänglich ist das nicht. Ja, genau. Das gehört sich auch nicht. Das gehört sich, eine Meinung zu haben und dann auch zu behalten und die anderen dürfen dann auch ihre Meinung haben. Dann kann man sich darüber auch nicht mehr streiten, was der Inhalt davon ist. Sondern jeder behält seine Meinung. Und das, was der Staat an Gesetzen erlässt, das gilt sowieso. Das haben wir damit zu akzeptieren. Das ist die wunderbare Tour der freien Meinung, die man hat. Jeder darf sich seine Vorstellung dazu machen, was er davon hält. Das ist in der Regel negativ, das ist auch in Ordnung. Hauptsache, du sagst, ja, das große Ganze muss funktionieren, ich gebe meine Wahlstimme nächstes Mal wieder ab. Also, ja, wir verstehen uns einfach falsch. Also. Ja, dann lass uns den nächsten demokratisch gefreien Punkt zu halten. Ja, willst du dann reden, oder? Wer ist jetzt dran? Ja, wurde jetzt schon viel gesagt. Ich wollte nur noch mal deutlich machen, KPD-Verbot wird eben schon angesprochen, Berufsverbote, die es auch aktuell gibt, oder auch, es gibt einfach den Strafbestand der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Und wenn die Bock haben, können die hier reinrockern und jeden blöden Kongress verbieten und jedes Transparent, wogegen Staat und Kapital in Deutschland wegkommt, draufsteht. Die haben die Mittel. Sie wenden sie gerade nicht an, aber also. Das soll dann machen sie auch ein Gesetz. Das ist dann denen scheißegal, wenn es nötig ist. Dann machen sie es halt einfach. Ja. Eben, also vielleicht nochmal anschließend an das zuletzt Gesagte, tatsächlich ist es ja, also erstmal so rum, klar, es gibt einen Unterschied zu anderen Staatsgewalten, den Unterschied hat bisher auch keiner geleugnet, nur eure Folgerungen, also ich sag jetzt mal ihr, also die sind die damit angesprochen, die daraus eine Folge gemacht haben, eure Folgerungen sind dann halt komisch. Ja, nur weil jetzt der aktuelle Beschluss der hiesigen Politiker und Amtsträger ist, Staatsfeinde irgendwie nicht gleich einzusperren oder in irgendwelche Lager zu stecken und irgendwie standesgemäß zu erschießen, folgt doch längst jetzt nicht daraus, aus der Ignoranz, dass man irgendwie dem gleichen Fortschritt oder irgendwie ein Lob andichtet. So klingt das jedenfalls immer so ein bisschen bei euch, wenn ihr das sagt. Vielleicht ja noch eine Ergänzung zur Meinungsfreiheit, oder ich habe es ja eigentlich gerade schon angesprochen. Ja, die hat halt ihre Grenze darin, durch den, der sie garantiert. Ja, und das ist hier der Staat. Und wenn der halt sagt, ja, Kommunismus, das ist eine Sache, die passt mir gerade nicht, da verfolge ich die, dann macht er das. Und wenn er halt jetzt aktuell sagt, interessiert ihn nicht, und dann, naja, das stimmt ja auch nicht, interessieren tut er sich ja schon dafür irgendwie. Ich meine, den Verfassungsschutzbericht kennt doch jeder. Aber wenn er ja jetzt nicht gleich sagt, ins Gefängnis mit denen, wie gesagt, daraus folgt da erstmal irgendwie auch kein Lob. Und im Übrigen, es ist doch gar nicht absehbar, ob er möglicherweise nicht auch mal wieder anfängt, die entsprechenden Gesetze irgendwie zu erlassen. Ich meine, immerhin heißt das, was jetzt Volksverhetzung heißt, hieß früher mal aufstachelang zum Klassenkampf. Ne? Also das ist derselbe Straftatbestand gewesen, zumindest dieselbe Hausnummer. Und das kann man doch jetzt dem Rechtsstaat nicht zugute halten. Er muss da nur wieder, das ist das Einzige, was er eigentlich machen muss, nur wieder ein Gesetz erlassen, in dem halt drinsteht, die Meinung gehört sich nicht und wird verfolgt. Punkt aus Ende. Das ist rechtsstaatlich ein korrektes Handeln, ne? Wie ich das ausgeführt habe. Rechtsstaat heißt halt, dass alles nach Recht und Gesetz zu laufen hat. Der Inhalt, ja, der ist dann irgendwie eine Frage der jeweils konkreten Beschlüsse und welche Staatsfeinde halt die herrschenden Politiker gerade ausgemacht haben. Deswegen auch nochmal zu 1984, also diesem Buch. Muss ich ja sagen, klar, dass das nicht verboten ist hier, ist auch kein Zufall. Das ist nämlich ein Lob auf eine Demokratie, was da drin steht. Ja, Bücher, die hier Hetze sind, die wären durchaus mal verboten. Ich meine, ich teile jetzt nicht das, was in meinem Kampf steht, aber erlaubt ist es nicht, dieses Buch. Also soll man noch nicht so tun, als wenn ich der Rechtsstaat auch die Mittel und Wege kennt, rechtsstaatsfeindliche Hetze irgendwie zu verbieten und entsprechende Personen, die das trotzdem betreiben, zu verfolgen. Ja, dass es bei 1984 nicht der Fall ist, naja, wenn man das Buch kennt, weiß man auch warum. Jetzt nochmal die Frage zurück, vorhin war da die Anmerkung, hier ist kein Rechtsstaat, wieso jetzt nicht? Also das... Verschleiert keiner. Also die Gesetzestexte kannst du alle nachlesen, steht alles drin, da steht drin, wann Gewalt angewendet wird, was du eventuell dann noch für eine Rechtsschutzmöglichkeit hast. Wenn du da vor Gericht scheiterst, ja, dann ist es halt rechtmäßige Anwendung von Gewalt. Wenn steht alles drin, brauchst du, also das ist eigentlich einer der Vorzüge bei diesem, in Anführungsstrichen, dass du das alles angekündigt kriegst und genau weißt irgendwie, was passiert, wenn du dich nicht verhältst, wie es halt von dir hier verlangt wird. Also das ist doch alles offen. Naja, ich glaube, der Aufhänger war so ein bisschen, weil du irgendwie auch davon gesprochen hast, irgendwie von Unrechtsstaaten und Diktaturen und so, wo man ja eigentlich, wenn man so einen kapitalistischen Staat irgendwie im Wesen erfasst, ja auch davon spricht, dass es irgendwie eine Diktatur der Bourgeoisie ist. So. Deswegen finde ich den Begriff irgendwie Rechtsstaat einfach ein bisschen irreführend und den sich dann auch verschleiern. Weil also den Kern des Staates, irgendwie, was er eigentlich ist, nicht auf den Punkt bringt. Ist doch der Punkt, dass ein normaler Kapitalismus und Rechtsstaat untrennbar sind. Genauso funktioniert und er funktioniert nur so als erfolgreicher Kapitalismus und nicht anders. Ist der In Nazi-Deutschland gab es keine Kapitalakkumulation. Davon schießt er auch. Davon schießt er auch. Aber auf Recht, das ist nicht mehr der Normalfall. Ich verstehe schon, dass diese bürgerlich-parlamentarische Bühne so, dass es die beste Form ist, irgendwie für den kapitalistischen Staat zu bilden. Wollte ich irgendwie damit schon auch sagen. Aber diese Begrifflichkeit, Rechtsstaat, so, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht schlüssig geworden, warum man das benutzt. Also ich finde es irgendwie klarer, wenn man sagt, es ist halt irgendwie hier eine Diktatur der Bourgeoisie irgendwie, die von der Minderheit über eine Mehrheit irgendwie aufrechterhalten wird. Wieso ist es eine Diktatur der Bourgeoisie? Also ich habe das erste Referat von dem Peter ein bisschen anders verstanden, dass es tatsächlich der Staat des ganzen Volkes ist. Oder dass das eben keine Ideologie ist, die der verschleiert, sondern eine ziemlich effektive Herrschaftsweise, die das ganze Volk darauf verpflichtet, das Kapital zu ihrer Lebensgrundlage zu erklären und den aus der Abhängigkeit ein Dafürsein zu machen und den Erfolg des Kapitals auch zu wollen. Also eben gerade nicht im Sinne einer Verschleierung, dass da irgendjemand hinter sitzt, sondern gerade im Sinne von, ja, im falschen Bewusstsein, die Leute haben, Aber darf ich da eine Gegenfrage stellen? Ja. Also dann würdet ihr, dann sage ich jetzt auch mal die, also irgendwie leugnen, dass das quasi, weil ihr ja schon auch von Widersprüchen irgendwie gesprochen habt, irgendwie unversöhnliche Widersprüche so in den Staat, aber von Klassen würdet ihr dann jetzt nicht sprechen. Doch, aber die sind beide gleichermaßen eingebunden in den Staat. Die haben, jeder hat... Jeder hat das, hat das gleiche Stimmgewalt, jeder hat das gleiche Recht, Freiheit und Gleichheit. Ich weiß nicht, war im ersten Referat dabei, was das sind, die Fragen, die dahin geklärt werden müssen. Aber dann natürlich ist es klar, was muss halt fragen, wie sind die in den Staat eingebunden? Und wie kommt jetzt, ja, Gegenfrage ist ein bisschen blöd vor, aber wie kommt es jetzt auf Diktatur der Demokratie? Also das ist halt für die... Also wer bezahlt denn den Staat nach deiner Meinung? Die Steuersatz. Und die sind im größten Teil eben Proletarier. Der größte Steuersatz ist die Grundsteuer und die Mehrwertsteuer. Die wird von der Arbeiterklasse bezahlt. Nicht alle durcheinander, sonst versteht niemand was. Das ist auch Absicherung des Eigentumsverhältnisses und damit natürlich gegen diejenigen gerichtet, die über kein Eigentum verfügen, außer ihrer Arbeitskraft. Aber Merkel und ihn unterstellen, er würde gesagt haben, die haben alle den gleichen Nutzen erhalten. Davon hat er doch überhaupt nicht geredet, dass beide Klassen den gleichen Nutzen haben. Er hat darüber geredet, ja, dass alle dem Gesetz gleich unterworfen sind. Alle ist der Staat, dass der Staat aller Klassen ist. Aber als der Staat, der dafür sorgt, dass ein Lohnarbeiter da sein geht und dass ein Kapitalisten da sein geht, ist natürlich darüber unterschiedliche Nutzen rauskommen. Aber man kann bei unserem Staat nicht sagen, das ist der Staat des Kapitals. Es gibt ein jemals streiken, dann wirst du es sehen, wie der Staat sich gegenüber den Streikenden verhält und wie er sich gegenüber den Eigentümern verhält. Das Erste, was wir hier vorführen, ist eine Ideologiekritik mit bürgerlichen, mit den bürgerlichen sozusagen Begriffen, sozusagen zu sagen, ja, der Rechtsstaat sozusagen, ich finde das Kritik an, dass diese Fokussierung auf eine Kritik am Rechtsstaat, die setzt doch schon an den falschen Hebeln an. Hier. Also, ich muss mal ganz kurz sagen, also und wieso kann man nicht sagen, dass das hier der Staat des Kapitals ist? Also es ist mir egal, wie wir unsere Theorie nennen oder wie ihr unsere Theorie nennen, es kommt halt auf die Argumente an. Und deswegen ist ja egal, wie man das nennt, und ich wollte mal inhaltlich was dazu sagen, warum es keine Diktatur des Kapitals ist. Was richtig ist, und das hat auch niemand bestritten, dieser Staat hat seinen Erfolgszweck im Kapitalismus. Der Staat hat als Zweck, dass das kapitalistische nationale Wachstum vorangeht. Dafür setzt er seine Ressourcen ein, das ist seine Staatsräson, weil er dadurch seinen Reichtum bezieht. Aber wenn man von einer Diktatur der Bourgeoisie spricht, ist es so, als würde man den unterstellen, dass eigentlich der Staat einen ganz anderen Zweck hätte und nur von der Bourgeoisie dazu gezwungen wird oder unterwandert wird, etwas gegen das wunderbare, werktätige Volk zu unternehmen. Das ist die typische, wir wollen aber jetzt einen echten sozialistischen Staat, die Masche, die da aufzufahren wird. So, weil wenn man eine Ablehnung gegenüber von einem Staat hat, dann will man auch keinen sozialistischen Staat, sondern will man irgendwie eine klassenlose Gesellschaft und dann brauchst du keinen Staat mehr. Aber, ja, ich weiß nicht, mit welchen Leuten wir die Revolution machen, hängt denn davon halt ab. Naja, wir werden vielleicht zugehört, aber es ist so, also wir bleiben dann in der Noch nicht, also aber zurück nochmal zu dem, der Staat ist doch keiner, der die Leute insofern dazu zwingt, Diener des Kapitals zu sein. Das macht er nicht. Du darfst auch arbeitslos sein. Der zwingt. Also, lass mich doch mal ganz kurz den Gedanken ausführen, bevor er mir jetzt noch halt die Seele umdreht. Ein Arbeitslosen zwingt er nicht zur Arbeit. Ein Arbeitslosen Ja, also was ich sagen wollte ist, der Staat hat jetzt die Möglichkeit, der hat die ganze Gesellschaft so eingerichtet, dass die Leute freiwillig den ganzen Scheiß machen, das kriegt man doch mit. Du gehst hin und dann gehen die Leute abends nicht saufen, weil sie am nächsten Tag in die Arbeit müssen. So ein Schwachsinn. Du brauchst doch keine Herz von Peitschenschwingern mehr, damit die Leute die Galeere rudern, sondern die machen das freiwillig, weil die dafür Lohn kriegen. Ich möchte so mal das Ganze machen. Wenn man nicht überleben kann in diesem Mario. Wenn ihm was vom doppelfreien Arbeiter gehört oder was, als ob das hier eine Wunschäußerung hier des Proletariats wäre, arbeiten zu gehen oder was? Nein. Versuch mal zu überlegen. Wenn du der Meinung bist, ich darf arbeiten, ich muss es nicht, ja. Versuch's mal. Das ist doch überhaupt gar nicht mein Interesse in diesem Scheißverhältnis. Immer bitte nicht so. Warum soll ich denn versuchen, hier arbeiten zu wollen? Das ist mein Interesse. Lass mich doch mal was sagen. Sag mal. Jetzt war. Nochmal was. Es war jetzt diese Opposition. Man kann nicht sagen, der Staat ist Kapital. Natürlich kann man sagen, der Staat ist Kapital. Natürlich muss man sagen, das ist der kapitalistische Staat. Natürlich muss man sagen, diese Ordnung ist bloß dazu da, damit die Kapitalisten immer reicher werden und die anderen den Dienst tun. Selbstverständlich ist das alles richtig. Insofern ist es nicht die Frage, ob man das sagt oder nicht, sondern es ist die Frage, wie man sich diese Herrschaft des Kapitals, diese, meinetwegen auch Diktatur des Kapitals, das Wort ist mir auch noch recht. Also will ich auch noch nicht drum kämpfen an der Stelle. Es kommt darauf an, wie man sich erläutert, wie das Kapital hier eigentlich sich, oder die Kapitalisten sich dem Rest der Gesellschaft zu Diensten machen. Und an der Stelle war jetzt mein Vortrag heute am Anfang nicht dadurch, dass eine politische Diskriminierung der Lohnarbeiter im Unterschied zu den besitzenden Klassen passiert, sondern ausgerechnet durch die politische Gleichbehandlung, durch die gleiche One Man, One Vote, jeder ist gleichermaßen dem Gesetz unterworfen, durch die Gleichstellung, durch die politische Gleichstellung, dadurch, dass der Staat nicht sagt, dieser Stand ist mir mehr wert als jener, sondern durch die Gleichstellung wirkt die materielle Abhängigkeit unbedingt. Da ist Karl Rede gerade von, versuch doch mal ohne Arbeit durchs Leben zu kommen. Wieso ist der Zwang so unbedingt? Nicht dadurch, dass die Bundesregierung sagt, du musst arbeiten, sonst kommst du ins Gefängnis. Sondern dadurch, dass gesagt wird, du bist ein freier Mann, du darfst für dich selber sorgen und du kannst ja sehen, wo du die Mittel herbringst. Dadurch wirkt die materielle Abhängigkeit unbedingt. So funktioniert der kapitalistische Staat. Nicht durch eine politische Diskriminierung der Arbeiter oder der Normalos und einer politischen Privilegierung der Kapitalisten. Das war ein Staat, der ist historisch vorbei, der war beim Kaiserreich, hat sowas gegeben. Und jetzt gibt es bloß den einen Punkt noch. Jeder, der sagt, dazu mag ich aber nicht Demokratie sagen, zu dieser Ordnung, da hört man immer raus, der denkt sich, Demokratie könnte besser gehen. Wer sagt, dazu kann, mag ich nicht Rechtsstaat sagen, das war jetzt dein Einwand, da höre ich immer raus, es klingt fast wie, du hättest der Vorstellung, Rechtsstaat könnte was anderes und besseres sein. Rechtsstaat hat doch keine andere Bedeutung, als diese Obrigkeit verspricht, dass sie sich an nichts messen lassen will in ihrem Tun, als an ihren eigenen Regeln. So, das heißt richtig, der Staat sagt richtig, ob es euch dabei schlecht geht oder nicht, das ist nicht der Maßstab meines Handelns. Ob wer anders, ob der Kapitalist dabei gut fährt, ist auch nicht der Maßstab meines Handelns. Der Maßstab meines Handelns ist, ob das in dem Gesetz drinsteht, das ich mir gegeben habe. Das ist das ganze Versprechen des Rechtsstaats. Die exekutiven Organe halten sich an die Regeln, die die Obrigkeit sich selber gegeben hat. Wer das sich so klar macht, der wird nie das Problem kriegen, ach, zu dieser Scheißordnung will ich lieber das schöne Etikett Rechtsstaat nicht geben. Weil es ist kein schönes Etikett. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zu den Leuten zurück, die sich gemeldet hatten. Besteht deine Redemeldung noch? Oder? Ja. Okay, dann. Ja, wo man auf Google Voice zurückgekommen ist, also wenn ich welche Unterschiede machen müsste zwischen demokratischen Rechtsstaaten und anderen Staatsformen. Ich mache da halt noch einen teilsprechenden Unterschied auf, nämlich ich jetzt, weil die Bescheidung sich den Tatortzweck und Tatort entschuldigt, sondern nämlich den, an dem herangetragenen Maßstab, das auch der Gipfel die Revolution. Man liebt ja den Staat, der mir erlaubt, Revolution zu machen, ihn abzuschaffen. Das ist nur das Wort. Also, ich glaube, es ist genauso wenig demokratischer Staat wie faschistischer, wie imperialistischer oder sonst einer. Und ja, dieses Lob des demokratischen Staats, obwohl es machen, dass er eigentlich noch mit Zögern nutzen könnte, das wollte halt auch relativ überhaupt nicht hin. Das ist halt ein herangebrachter Maßstab, der ich glaube. Da hinten in der Ecke hatten sich verschiedene. Du zum Beispiel gemeldet oder? Also nee, hinter dir direkt, der Mann. Ja, nicht du. Ja, dann bitte. Nee, ich will nicht mehr sagen, ganz schön. Ach so. Okay. Ja. Die Workshops jetzt. Okay, also wenn es dann erstmal keinen Diskussionsbedarf mehr gibt, kommen wir nochmal zurück zu der Frage mit den Workshops. Also, einfach mal die Hand geben, wer sich jetzt wofür entscheidet. Zu Standortnationalismus möchte wer gehen? Achso, okay, also nochmal, es gibt Standortnationalismus. Ist das Ding noch an? Nee. Achso. Den Workshop.